es wird Nacht und wie's so ist, wird jetzt Party gemacht. Ich bleib zu Hause, denn ich brauch das nicht. Es ist Freitag, ich geh pumpen. Und was machst du? Ach so, ziellos versumpfen. Ich halt dich sicher nicht auf, geh. Du bist von uns der mit dem Alkproblem. Ey, frisch geduscht, chillig vorm PC. Meine Jungs sind wie ich, ja, voll extrem. Kein Bock auf Club und lässig Frauen besteigen. Ist viel zu anstrengend, dafür haben wir keine Zeit. Nee, wir brauchen das nicht. Nee, ich brauche das nicht. Denn im Club ist kein Platz für ein Ego wie mich. Ja, ein Ort für Versager, die sich nie was trauen. Ich bleib zu Haus, weil ich zocken muss. Da guckst du blöde, weil ich heute Nerd bleibe und du kotzen musst. Wieso? Fragst du nach, glaubst du, du bist normal? Guck dich mal an, yeah. Ich bleib zu Hause, weil ich zocken muss. Da guckst du blöde, weil ich heute Nerd bleibe und du kotzen musst. Okay. Und du fragst, wieso? Ja, guck dich mal an, Unterhaltung beendet. Du musst in den Club, um deinen Marktwert zu testen. Und klappt's dann mal, wow, bist du voll der Beste. Vollidiot, ich geh in den Supermarkt. Nach 7 Minuten mach ich am Obststand ne Nummer klar. Doch ich habe keine Zeit, schreib keine SMS. Ich bin am Zocken und der Endboss ist sehr dredd. Ich bleib zu Hause, trink den Kaffee heute schwarz für ne lange Nacht. Oder haben wir schon Tag, ey, ich blick nicht mehr durch. Ey, ich spiel's einfach durch. Ich brauch Stoff für meine Songs, aber die Games sind zu kurz. Ey, ich brauch kurz ne Pause. Kurz mal verschnaufen, kurz mal nach draußen und kurz eine rauchen. Mein Zuhause in dieser leuchtenden Stadt. Ich bin gerne hier, hab das Gepause so satt. Ja, ich bleib zu Hause, was will ich draußen? Und jetzt sitze ich allein zu Haus. Die Welt schlummert schon und ich mache aus. Doch da klingelt's Telefon. Compadres in Feierlaune, sie feiern wieder bis 7 ohne Verschnaufpause. Ich lass mich umstimmen und gehe raus, tanke voll und komm wieder als letzter nach Hause. Naja, egal. Ich bleib zu Haus, weil ich zocken muss. Da guckst du blöde, weil ich heute Nerd bleibe und du kotzen musst. Wieso? Fragst du nach, glaubst du, du bist normal? Guck dich mal an, yeah. Ich bleib zu Hause, weil ich zocken muss. Da guckst du blöde, weil ich heute Nerd bleibe und du kotzen musst. Wieso fragst du, glaubst du, du bist normal? Ja, guck dich doch an, yeah. Ich bleib zu Haus, weil ich zocken muss. Da guckst du blöde, weil ich heute Nerd bleibe und du kotzen musst. Wieso?